Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren. HR2 Kultur. Wissenswert. Aus dem Rechenschaftsbericht des Weiberrats der Gruppe Frankfurt. Wir machen das Maul nicht auf. Wenn wir es doch aufmachen, kommt nichts raus. Wenn wir es auflassen, wird es uns gestopft mit kleinbürgerlichen Schwänzen, sozialistischem Bumszwang, sozialistischer Kinderliebe, sozialistischem Pathos, sozialistischem Emanzipationsgeseich, Gelaber. Wenn's uns mal hochkommt, folgt sozialistisches Schulterklopfen, väterliche Betulichkeit. Dann werden wir ernst genommen. Erstaunlich, wir werden gelobt, dürfen an den Stammtisch. Dann tippen wir, verteilen Flugblätter, malen Wandzeitungen, lecken Briefmarken. Kotzen wir es öffentlich aus, sind wir frustriert, hysterisch, verklemmt, lesbisch, frigid, irrational, zickig, wir kompensieren, sind penisneidisch. Frauen sind anders. Befreit die sozialistischen Eminenzen von ihren bürgerlichen Schwänzen. Drastische Worte. Auf einem Flugblatt, das der Weiberrat Frankfurt im Jahre 1969 veröffentlichte. Zorn und Frust über das Verhalten der Genossen im SDS, dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund, führte in den Hochburgen der 68er-Rebellen in Berlin und Frankfurt und später auch in anderen Universitätsstädten zur Gründung von Frauengruppen. Sie forderten nicht mehr nur die rechtliche Gleichstellung von Frauen, sondern die radikale Veränderung einer Gesellschaft, die von patriarchalen Werten und Strukturen geprägt war. Einmal, das sage ich jetzt als Frau, hat mir unglaublich gestunken, dass die Männer in den Wohngemeinschaften trotz allem politischen, theoretischen Gedöns, ja, Marx und Engels zu lesen und hier immer von der Gleichwertigkeit aller Menschen zu schwafeln, aber einzukaufen und den Dreck wegzumachen, haben sich trotzdem geziert und erwartet, dass wir Frauen den Kaffee kochen. Da bin ich von Anfang an ziemlich dran ausgerastet. Die Frauenbewegung war zu diesem Zeitpunkt zwar schon über 80 Jahre alt, ihre Ziele und Forderungen aber waren durch den Faschismus stark zurückgeworfen worden. Auch in den 50er und 60er Jahren war das bürgerliche Ideal von der liebenden Gattin und treu sorgenden Mutter in den Köpfen von vielen Männern und Frauen wirksam geblieben. Erst durch den Aufstand der APO-Frauen geriet Bewegung in die festgefahrenen Rollenvorstellungen. Signal für den Aufstand der Frauen im SDS war ein Tomatenwurf während einer Rede von Helke Sander, bekannte Autorin und Filmemacherin, damals Journalistin, politische Aktivistin und alleinerziehende Mutter. Außerdem Mitbegründerin des Aktionsrats zur Befreiung der Frauen, in dem die Idee zu den Kinderläden, den sogenannten Kitas, entstand. Am 13. September 1968 stellte Helke Sander bei der SDS-Delegiertenkonferenz in Frankfurt am Main das Konzept des Aktionsrates zur Befreiung der Frau vor. Sie plädierte für die Aufhebung der Trennung zwischen Privatem und Politischem und argumentierte, dass man einen bestimmten Bereich des Lebens vom Gesellschaftlichen abtrennt, ihn tabuisiert, indem man ihm den Namen Privatleben gibt. In dieser Tabuisierung unterscheidet sich der SDS in nichts von den Gewerkschaften und den bestehenden Parteien. Diese Tabuisierung hat zur Folge, dass das spezifische Ausbeutungsverhältnis, unter dem die Frauen stehen, verdrängt wird, wodurch gewährleistet wird, dass die Männer ihre alte, durch das Patriarchat gewonnene Identität noch nicht aufgeben müssen. Man gewährt zwar den Frauen Redefreiheit, untersucht aber nicht die Ursachen, warum sie sich so schlecht bewähren, warum sie passiv sind, warum sie zwar in der Lage sind, die Verbandspolitik mitzuvollziehen, aber nicht dazu in der Lage sind, sie auch zu bestimmen. Als die Männer ungerührt zur Tagesordnung zurückkehren wollten, schleuderte Sigrid Rüger, eine der teilnehmenden Frauen, die berühmte Tomate auf den SDS-Genossen Jürgen Krahl und die neue deutsche Frauenbewegung begann sich zu formieren. Die von Helke Sander vorgestellte Arbeit des Aktionsrates umfasste unter anderem 5 Punkte. Erstens, wir haben unsere Arbeit vorerst beschränkt auf Erziehungsfragen und alles, was damit zusammenhängt. Zweitens, alles Geld geht im Augenblick in die Kinderläden und die dafür notwendigen Vorbereitungsarbeiten. Drittens, wir nehmen uns Zeit für die Vorbereitungsarbeiten und die Politisierung des Privatlebens. Viertens, wenn die Modelle der Kinderläden uns praktikabel erscheinen, werden wir uns auf die Schulen konzentrieren. Fünftens. Daneben wird natürlich theoretische Arbeit geleistet, die in größeren Zusammenhängen argumentiert. Zum Schluss erfolgte eine Kampfansage an die Männer im SDS. Genossen, wenn ihr zu dieser Diskussion, die inhaltlich geführt werden muss, nicht bereit seid, dann müssen wir allerdings feststellen, dass der SDS nichts weiter ist als ein aufgeblasener konterrevolutionärer Hefeteig. Die Genossinnen werden dann die Konsequenzen zu ziehen wissen. Wir hatten so das Gefühl, dass, was wir kennen, wollen wir für unsere Kinder nicht. Ich war ja nun immer im Kindergarten und im Hort. Ich bin ja diese ganzen Institutionen durchlaufen selber. Und da habe ich mich halt auch sehr mit Pädagogik beschäftigt. Und ich wollte, dass mein Kind so viel als möglich Freiheit hat, dass es nicht mehr diese Sauberkeitskriterien erfüllen muss, wo dauernd mit I und Ä und Pfui erzogen wird. Ich hatte irgendwie so Bilder von Freiheit und sich wohlfühlen können und ausprobieren können. Und das war die Zeit, in der ja auch die Kinderläden in Berlin entstanden. Das heißt, dass wir Eltern, waren eben überwiegend Eltern, die Studenten waren und in Wohngemeinschaften wohnten, beschlossen, wir machen das selber. Wir machen auch Elterndienste, wir suchen einen Laden, darum heißen die ja auch Kinderläden. Also der erste Laden, den wir in Schöneberg gefunden haben, war ein ehemaliger Tante-Emma-Laden. Wir haben die Kinderläden ganz billig eingerichtet. Wir haben dann quasi so Klettergerüste gebaut. Wir haben alles selber gemacht. Matratzen mit schön farbigen Stoffen bezogen. Es war nicht teuer von dem Inventar. Haben Anzeigen in den Zeitungen aufgegeben und dadurch Spielzeug bekommen für die Kinder, was man einmal in Sakrotan reintauchen musste wegen des Gesundheitsamtes. Also diese ganzen Kiki-Kram-Sachen. Haben Erzieherinnen angestellt, später auch Erzieher. Und jeden Tag hat ein Elternteil mit Kinderdienst gemacht, sodass man die Kinder alle kannte. Das mochte ich sehr, sehr gern, mit den Kindern gespielt hat. Die Väter haben auch Kinderdienst gemacht. Und man musste natürlich, und ich glaube, das wären alle Leute, die mal mit Kinderläden zu tun hatten, auch mit Grausen sich erinnern, wir mussten ja immer kochen. Wechselseitigen Kochdienst für die ganze Blage. Solange sie ganz klein waren, ging es noch. Als sie dann größer wurden und es dann 10, 12 Kinder waren und du musstest alle 2 Wochen kochen, das war schon viel Aufwand. Also als Vollberufstätige konntest du es kaum machen. Darum waren es ja überwiegend auch Studentinnen und Studenten, die einen Kinderladen gemacht haben. Frauencafés, Frauenbuchläden, Frauenverlage, Frauenzeitschriften entstanden. Außerdem Frauengesundheitszentren, Frauenhäuser und Notrufe für misshandelte und vergewaltigte Frauen und Mädchen. Die neue oder autonome Frauenbewegung thematisierte Anliegen und Bereiche, die vorher nicht oder kaum beachtet worden waren. Gewalt gegen Frauen zum Beispiel, ihre gesundheitliche Situation oder ihre Sexualität. Natürlich bin ich nicht aufgeklärt worden, aber damals wurde man auch nicht aufgeklärt. Ich glaube, ganz wenige Eltern werden das gemacht haben. Keine meiner Freundinnen ist aufgeklärt worden. Wir Freundinnen haben uns untereinander aufgeklärt, weil irgendjemand hatte ältere Geschwister und oder wir lasen heimlich im Lexikon oder und dann reimten wir uns das so zusammen und erzählten, wir forschten richtig. Und ich glaube, ich war 13, als mir eine Freundin erzählte, wie der Geschlechtsverkehr tatsächlich, wie das genau ist. Und ich fand es ja sowas von grauenhaft. Ich erinnere mich noch genau. Also die Vorstellung erschien mir ja widerlich. Als es noch keine Pille gab, kann ich mich erinnern, ich hatte einen Freund mit, wie alt war ich, 14 bis 17. Und ich, also wir wollten schon gern probieren, aber wir haben auch Angst gehabt, ne? Und deswegen hat es auch nicht stattgefunden, weil man es eben nicht so 100% verhüten konnte. Auch als die Pille dann Mitte der 60er Jahre auf den Markt kam, machten nur wenige Gebrauch davon. Viele Ärzte verschrieben das Hormonpräparat nur zögerlich oder weigerten sich, wenn die Frauen nicht verheiratet waren, ganz. Dazu kam die Angst vor möglichen Nebenwirkungen. Frauen, die ungewollt schwanger wurden, sahen sich gezwungen, zu rechtswidrigen Mitteln zu greifen. Denn Abtreibung galt nach wie vor als Straftatbestand. Das eigentlich einschneidendste Erlebnis in dieser Wohngemeinschaft meiner ersten war, ich komme eines Tages in die Wohnung und da findet auf dem Küchentisch wirklich wie Klischee eine Abtreibung statt. Das werde ich nie vergessen, wie ich. Und dann der Freund war dabei. Ja, und die wollten mich rausschmeißen, aber ich war ja nun schon Kinderkrankenschwester soweit. Ich hatte kein Problem mit Blut, ich konnte mit Schmerzen umgehen, all das konnte ich ja. Und ich gesagt habe, nein, ich bleib jetzt hier. Ich helfe ihr jetzt, ne? Es war so was von furchtbar. Und das war die Entscheidung zu sagen, so, du musst dich mit dem Thema Frauen beschäftigen. Das soll dir selber nicht passieren. Warum muss diese Frau hier unter solchen Bedingungen einen Schwangerschaftsabbruch haben? Das Wort gab es ja so gar nicht, diese Abtreibung, ja? Ich weiß nur noch, es war absolut grausam, wie er mit irgendwas in ihr rumgemacht hat. Ich kann es wirklich nur so beschreiben. Ja. Sie hatte sich so einen Waschlappen, der umwickelt war, mit dem Handtuch in den Mund gesteckt, damit sie nicht schreit. Völlig aufgelöst. Am meisten habe ich in Erinnerung dieses, es muss leise vor sich gehen, ja. Dann gab es andere Medizinstudenten im Freundeskreis und dann hat sie alle möglichen Medikamente, die man irgendwo versucht hat zu organisieren, damit es keine Entzündung gibt, damit es dieses nicht gibt, gekriegt, so wie ich die Pille genommen habe. Ich habe mir Pillen klauen lassen von einer Freundin, deren Mutter eine Apotheke hatte. Ich habe alles geschluckt, was ich gekriegt habe, null Ahnung von hoch- und niedrig dosierten Hormonen. 1971 erschien die Zeitschrift Stern mit einem provokanten Titelblatt. Über den Porträts von zahlreichen prominenten Frauen aus der Kulturszene, Schauspielerinnen wie Romy Schneider oder Senta Berger zum Beispiel, war deutlich und unmissverständlich zu lesen: Wir haben abgetrieben. 374 deutsche Frauen halten den Paragraph 218 für überholt und erklären öffentlich, wir haben gegen ihn verstoßen. Die Aktion erfolgte auf Initiative von Alice Schwarzer, der späteren Herausgeberin der Zeitschrift Emma. Ziel war der Kampf gegen den Paragraph 218, der den Schwangerschaftsabbruch unter Strafe stellte. Frauen kämpften für das Selbstbestimmungsrecht über ihren Körper. Ein Kampf, der in vielen Ländern aufgenommen und von Frauen aller Schichten mitgetragen wurde. Wir sind Frauen, wir sind viele und wir haben die Schnauze voll, heißt es auch auf einem Plakat aus dem Jahre 1975. Auch hier forderten Frauen die Abschaffung des Paragraph 218. In Deutschland wurde die Fristenlösung zweimal, nämlich 1975 und 1995, als nicht verfassungskonform deklariert. Heute gilt die Indikationslösung. Das heißt, der Abbruch ist bis zur 12. Woche unter bestimmten Bedingungen straffrei. Das Leitbild der Hausfrauenehe wurde aufgehoben, das Scheidungsrecht und das Sorgerecht reformiert. Männer und Frauen können gleichberechtigt einem Beruf nachgehen. Viele der Forderungen, gleicher Lohn für gleiche Arbeit zum Beispiel, sind immer noch aktuell und harren der Umsetzung. Aber die Frauen haben als Gruppe ein Selbstbewusstsein gewonnen, das nicht mehr unterdrückt werden kann. Das ist, was meine Mutter wirklich gelernt hat von uns Kindern und was sich ja auch gesellschaftlich durchgesetzt hat, dass es eben nicht mehr eine rechtlich oder moralisch definierte Form gibt, wie jetzt Geschlechter miteinander umzugehen haben, sondern dass es irgendwie Liebe, Gefühl oder was auch immer ist und danach soll es gehen. Ja? Und das hat meine Mutter gelernt und sagt eben heute Sachen wie, ja, ist doch super, dass die Frauen arbeiten, das wäre einer Frau meiner Generation, wäre das gar nicht denkbar gewesen. Ja, dass heute irgendwie Männer auch im Haushalt mitarbeiten, ja, es wäre völlig undenkbar gewesen in ihrem Milieu, dass man zwischen Partnern etwas aushandelt und es nicht klar ist, wie die Dinge laufen und der Mann das sagt. Alles das findet sie wunderbar und fragt, warum habe ich das nicht gehabt. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.